1. Als David und sein Mannerum dritten Tag Ziklag erreichten, stellten sie fest, dass die Amalekiter in das Südland und die Stadt einschfallen waren, sie geplündert und niedergebrannt hatten. 2. Die Angreifer hatten die Frauen sowie alle anderen Bewohner, ungeachtet ihres Alters, gefangen genommen und weggeführt, 1. Jedoch jemanden zu töten. 3. Bei ihrer Ankunft sahen David und sein Begleiter das Ausmaß der Zerstörung, die Stadt lag in Asche, und ihre Frauen sowie Kinder waren in Gefangenschaft geraten. 4. Angesichts dieses Verlustes brachen David und sein Leute in so heftiges Weinen aus, bis sie schließlich keine Kraft mehr besassen, ihre Trauer zu drücken. 5. Unter den Verschleppten befanden sich auch Davids beide Ehefrauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, die Witwe des Carmelitas Nabal. 6. David geriet in ein bedrohlich Lage, da die verbitterten Männer erwogen, in für den Verlust ihrer Kinder zu steinigen, denn fand er new Kraft in seinem Vertrauen auf Gott. 7. A wise den Priester Abjatharen, in das Ephod zu bringen, woraufhin dieser das Sakral Gewandherbeischafte, damit David den gottlichen Willen befragen konnte. 8. Auf David's Frage, aber die Plunderer verfolgen soll und sie einholen word, antwortet Gott, dass die Verfolgung aufnehmen soll, da die Rettung gelingen word. 9. Daraufhin brach David mit seinen 600 Mannen auf, bis sie das Tal bisher erreichten, wo ein Teil der Gruppe aufgrund von Erschöpfung zurückbleiben must. 10. Während 400 Mann die Verfolgung fortsetzten, blieben 200 Männer im Bark bis Zurück, da sie zu erschöpft waren, die Überquerung zu bewältigen. 11. Auf einem Feld fand den sie einen Ägypter, den sie zu David brachten und mit Brotten Wasser versorgten, sein Krafter wieder herzustellen. 12. Nachdem ein Stück Feigenkuchen und Rosinen gegessen hat, erholt sich, da zu verdrietage und nachtelang keinele Nahrung zu sich genommen hat. 13. David erkundigt sich nach seiner Herkunft, worauf der Jungling erklärt, sei der Sklave eines Amalekites und verdrietagen wegen einer Erkrankung zurückgelassen worden. 14. Berichtet von ihren Raubzügen im Gebiet der Kreta, in Juda und im Land Caleb sowie von der Brandstiftung in der Stadt Ziklag. 15. David fragte in, eber sie zu den Plunderen führen kon, was der Sklave unter der Bedingung zu sagte, dass David in Wedertoten noch seinem Herrn ausliefern word. 16. Als sie zum Lager führte, fand den sie die Amalekiter über das Land verteilt vor, wo sie ausgelassen feierten und die Reiche Blut aus dem Philisterland und Juda genossen. 17. David griff sie nachmittagen und kampfte bis zum nächsten Abend, wo bei ner 400 young Männer auf Kamelen entkommen konnten, waren der Rest besiegt word. 18. Es gelang David, als Zurück zu erobern, was die Amalekiter geraubt hatten, und auch sein bei den Ehefrauen aus der Gefangenschaft zu befreien. 19. Nichts von ihrem Besitz word vermisst, weder die Kinder noch die Butte, David bracht als unversehrt Zurück, was ihnen zuvor in 20 Worden war. 20. Die Männer trieben die Zurück gewonnen in her den Vorsicher und erklarten stolz, dass dieser gesamte Wiebestand nun recht massig als David's Butte anzusehen sei. 21. Als David zu den 200 Mannen zurückkehrt, die im Bark bisher gewartet hatten, traten dies im entgegen, woraufhin sie freundlich begrüßt. 22. Einige missgunstigen niedertraktige Männer unter Davids Begleiten forderten jedoch, den Zurück gebliebenen nichts von der Butte zu geben, außer ihren eigenen Frauen und Kindern. 23. David widersprach diesem Vorhaben und betonte, dass sie mit dem Geschenk Gottes, der sie beschützt und ihnen den Sieg verliehen hat, nicht so umgehen dürften. 24. Er stellte klar, dass der Anteil der, die im Lager beim Gepäck geblieben waren, genauso groß sein muss wie der Anteil der, die aktiv im Kampf teilgenommen hatten. 25. Dies Entscheidung erhob David zu einer festen Satzung und einem bleibenden Brauch innerhalb Israels, der bis zum heutigen Tag. Gültigkeit besitzt. 26. Nach seiner Rückkehr nach Ziklag St. David Teil der Butte und die Altersten von Juda und Lies ausrichten, dass dies ein Geschenk aus dem Besitz der Feinde Gottes sei. 27. Die Gaben Worden und die Bewohner von Bethel, Ramath im Sudland und Jatir Gesandt, im die dortigen Gemeinschaften und dem Erfolg teilhaben zu lassen. 28. Ibenso erhielten die Menschen in Aurore, Sifmuth und Estemoa Anteil der Butte, die David Ulzachen seiner Anerkennung verschickte. 29. Weitere gaben Jinjen und die Bewohner von Carmel Soyen die Stadte der Jeremiliter und der Kenite, die David Zuvor Zuflucht gewort hatten. 30. Auch die Ort Horma, Boaschen und Atak Werden bei der Verteilung der Gutter berücksichtigt, die David Ausdem Sieg über die Amalekite gewonnen hat. 31. Schließlich bedachte Hebron und Samtlichort, und denen sich mit seinen Mannen Warend ihre Wanderungen im Verborgenen aufgehalten hat.